Erst war es zu früh gewesen, hervorzubrechen, und dann zu spät. Und die Trennlinie zwischen zu früh und zu spät war so scharf, dass sie nicht einmal ein Niemandsland hätte genannt werden können. Hinter der hölzernen Wand, hinter die René die Sehenden eingemauert hatte, war es dunkel und eng. Und wenn sie auch nur eine Bewegung gemacht hätten, wäre alles zusammengestürzt. Sie sahen so lange und so viel, bis alle Lagerräume hinter ihren Augen mit dem, was sie besser nicht gesehen hätten, gefüllt waren. Er hat keine Erinnerung daran, wie er und seine Freundin später aus ihrem Versteck hervorkrochen, wie sie über die verschieden hohen Holzstöße nach unten stiegen und ins Freie gelangten. Wenn es danach ginge, woran man sich erinnert, hielte er für möglich, dass sie niemals hinausgelangt sind, sondern bis heute unter dem Schuppendach hocken, das inzwischen ganz und gar mit Blättern und herabgefallenen trockenen Ästen bedeckt ist. Dass man an einem Ort durch gemeinsame Gier und Scham gründlicher festgeknüpft wird als durch gemeinsames Glück, das hätte er gern niemals gelernt. Nur eines hat er damals noch nicht verstanden, nämlich dass seine Freundin dort, wo er lebte, nur ihre Ferien verbrachte. Immer noch lebt er dort, obgleich seine Hände beginnen, die Hände eines alten Mannes zu werden. Erst bei seinem Besuch in Berlin, kurz nach der Jugendweihe, an diesem einen besonderen Wochenende, als die Richtung ein einziges Mal umgekehrt war, er, der Ausflügler, und sie, diejenige, die daheim war, hatte er es verstanden, aber da war es zu spät gewesen. »Du Sonne meines Herzens«, hatte ein Schulfreund ihr geschrieben, immer wieder die Anrede, »du Sonne meines Herzens«, und dann noch alles mögliche andere auf kleine Zettelchen, die sie in ihrer Federmappe aufbewahrte. Gelacht hatte sie über ihn, als er die Zettel zufällig fand, und sie fragte, wer sie die Sonne seines Herzens nennen dürfe, außer ihm. Das sei nur ein Scherz, wirklich nur ein Scherz, hatte sie gesagt. Aber als er nicht nachgab und nicht zu lachen anfangen wollte, war sie mürrisch geworden und hatte zum ersten Mal ausgesprochen, was für sie offenbar damals schon selbstverständlich war, für ihn aber bis heute nicht, dass sie nämlich in Berlin, wo sie zu Hause sei, tun könne, was sie wolle. Von da an war es ihm unmöglich gewesen, in den nachfolgenden Ferien noch jemals neben der langen Tafel auf sie zu warten, während sie mit ihrer Familie beim Frühstück saß. Plötzlich hatte er sich selbst dort stehen sehen, wie einen, der serviert, der sich selbst serviert, auf einem Tablett von Kopf zu Fuß, Petersilie im Maul und zwischen den Zehen, einen gebackenen Apfel als Fülle. »Wollen Sie mich essen?« Von da an hatte der Lurch, der er bisher war, sich für das Landleben entschieden und der Lurch, der sie war, für ein Leben im Wasser oder umgekehrt. Jedenfalls hatte ihre spätmittelalterliche Spezialisierung dazu geführt, dass sie irgendwann, ganz ohne ihm noch etwas erklären zu müssen, mit einem Freund vor seiner Tür stand, dem sie ihn, ihren Kinderfreund, so hatte sie ihn bezeichnet, vorstellen wollte. Er, der Kinderfreund, hatte in der Tür seines Hauses gestanden, mit einem von einem Papiertaschentuch abgerissenen Schnipsel in der Nase, weil er kurz vor ihrem Klopfen an der Tür plötzlich Nasenbluten bekommen und sich provisorisch verarztet hatte. Ihr Klopfzeichen war noch immer das geheime Klopfzeichen ihrer Kindheit gewesen. Er hatte die Tür aufgemacht und seine Freundin mit ihrem Begleiter dort stehen sehen. »Guten Tag, wollen Sie hereinkommen?« Der Berliner Freund hatte auf den blutbeschmierten Schnipsel, der aus der Nase des Kinderfreundes seiner Geliebten herausstand, geblickt. »Ich will nicht stören.« Später klopfte sie seltener bei ihm an, wenn sie in Gesellschaft des einen oder anderen Freundes, den sie aufs Land mitgebracht hatte, bei ihm vorbeispazierte. Aber wenn sie in der Werkstatt, die er sich neben seinem Haus eingerichtet hatte, unter einem Auto seine Beine hervorragen sah, rief sie ihm immer einen Gruß zu. Als sie irgendwann einen dieser Freunde heiratete, wurde es im Laufe der Jahre selbstverständlich, dass er ihrem Mann im Winter half, das Ruderboot an Land zu ziehen und umzudrehen, das Paddelboot an die hintere Wand des Holzschuppens zu hängen, im Frühling zusammen mit den Unterpächtern den Steg aufzubauen oder auch gelegentlich, wenn sie und ihr Mann keine Zeit hatten, herauszukommen, die Hecke zu schneiden, das Laub zusammenzuharken und all die anderen Arbeiten zu erledigen, für die der Gärtner schon lange zu alt war. Der Stundenlohn, den sie ihm zahlte, lag weit über dem ortsüblichen Tarif.